er mir mit Sicherheit schon sagen. Der Doktor schwört, die Leber ist es nicht, was auf der linken Seitendose sticht. Der Doktor sagt, es gibt keine Tabletten, die mich vor diesen Höllenqualen retten. Der Doktor meint, das, was ich spür, das ist allein nicht nur wegen dir. Verliebt bin ich heut, total verknallt, allein die Euphorie in die, nur in die. Verliebt bin ich heut, total verknallt, allein die Euphorie in die. Verliebt bin ich heut, total verknallt, allein die Euphorie in die, nur in die. Verliebt bin ich heut, total verknallt, allein die Euphorie in die. Mein Vater sagt, es gibt sich mit den Jahren. Er selbst hat das als Ehemann erfahren. Er kannte diese Stechen einst im Mai. Und dann war's mit der Freiheit gleich vorbei. Meine Mama meint, schau, Bur, das sind die Triebe. Nur wer romantisch ist, der nennt es Liebe. Und du stehst da und schaust mich an, dass ich jetzt nur mehr stottern kann. Verliebt bin ich heut, total verknallt, allein die Euphorie in die, nur in die. Verliebt bin ich heut, total verknallt, allein die Euphorie in die. Mit 20, 30, 40 und im Altersheim sogar, verliebt sein ist wunderbar.